bis wir Ende der 60er Jahre in den Bungalow umzogen, dessen Bau meine Eltern zäh erspart hatten, lebten wir in der Dreizimmerwohnung eines zweigeschossigen Mietshauses. Ihre Enge brachte ein ständiges Umräumen und Herumschieben von Möbeln, Aufklappen und Einklappen von Betten mit sich. Ich mochte dieses Improvisieren. Es hielt unseren Familienalltag in Bewegung. Erst im Bungalow wurde er von hoffnungsloser Erstarrung erfasst und immer mehr beherrscht. Was ich mindestens so sehr mochte, war die Nachbarschaft mit den Wohnkasernen amerikanischer Armeeangehöriger. Nur ein Gartenzaun trennte die Hemisphären. Die Amerikaner sprachen, lachten, bewegten sich nicht nur anders, sie lebten in einer völlig anders dimensionierten Welt. Ihre Autos, ihre Kinderspielplätze, ihre Einkaufstüten, alles war mindestens doppelt so groß wie in unserer Welt, die sich daneben wie ein Miniaturmodell ausnahm. Selbst die Lockenwickler, mit denen die Amerikanerinnen vor ihren riesigen Häusern auf riesigen Decken saßen und sich in einer Lautstärke unterhielten, als besäßen sie auch die Stimmgewalt von Riesinnen, schienen mir um einiges größer zu sein als die Lockenwickler auf dem Kopf meiner Mutter und unserer deutschen Nachbarinnen. Als eines Tages vor unserem Mietshaus eine Limousine hielt, die in ihrem Übervolumen an die Zirkuselefanten erinnerte, die zweimal im Jahr als lebende Werbeplakate durch unsere Siedlung geführt wurden, wunderte ich mich nicht besonders. An solche irrealen Erscheinungen war ich durch die Amerikaner gewöhnt. Ich wunderte mich nur, dass der Chauffeur, den ich an seiner Schirmmütze als solchen erkannte, auf den Fahrersitz zurückkehrte, nachdem er ausgestiegen und einem älteren, von Kopf bis Fuß in schwarz gekleideten Paar die hintere Wagentür geöffnet hatte. Kurz darauf saßen die zwei Friedhofsgestalten in gravitätischer Haltung an unserem Wohnzimmertisch. Im Jahr darauf saßen sie wieder da. Erst nach dem zweiten oder dritten der beklemmenden und, wie ich sehr wohl bemerkte, für meine Familie beschämenden Besuche wurde mir klar, dass es sich um die ersten Schwiegereltern meiner Mutter handelte. Sie sprachen kaum, nippten an ihren Kaffeetassen und blieben nie länger als eine halbe Stunde, die sie damit verbrachten, halb mitleidige, halb missbilligende Blicke über unsere Einrichtung wandern zu lassen. Wir wurden besichtigt wie Dienstpersonal, von dessen Wohnverhältnissen sich die Herrschaft einen persönlichen Eindruck verschaffen möchte. Warum fanden diese Visiten überhaupt statt? Der Tod des ersten Mannes meiner Mutter lag mehr als 1,5 Jahrzehnte zurück. Sie hatte von seinen Eltern nicht das Geringste geerbt, auch nicht gewagt, ihren Erbanteil gerichtlich einzufordern. Sie wagte nicht einmal, den Kontakt zu beenden. Stattdessen lieferte sie sich, ihre Kinder und, was mich am meisten erzürnte, meinen Vater der Herabwürdigung durch Leute aus, die weder Interesse an uns zeigten, noch das klitzekleinste Geschenk mitbrachten. Nicht einmal ein paar Bonbons für meinen Bruder und mich. Das Einzige, was sie mitbrachten, war Gespensterstimmung. Denn in Wahrheit kamen sie nur, weil es kein Grab ihres im Krieg gefallenen Sohnes gab, das sie hätten besuchen können. Ihre Schwiegertochter diente ihnen lediglich als eine Art Medium, um den Verstorbenen zu vergegenwärtigen. Warum bereitete mein Vater dem Spuk kein Ende? Es waren doch sein Recht und seine Rolle als Ehemann, die der absurde Totenkult untergrub. Das hätte ich damals nicht so formulieren können, aber ich spürte es. Und ich stand bereit, an der Seite meines Vaters gegen die Eindringlinge zu revoltieren, sie nötigenfalls aus unserer Wohnung zu jagen. Aber er machte von meiner Kampfbereitschaft keinen Gebrauch. Mein Vater, dem sonst kein Missstand auf Erden zu gering war, um sich lauthals zu empören, schaute ergeben vor sich hin. Nur auf Tante Martel konnte ich zählen. Ihre im Umgang nicht immer angenehme Kratzbürstigkeit bewährte sich nun. Bei einem Auftritt des Rabenpaares war sie bei uns zu Besuch. Als es an der Wohnungstür klingelte, rief sie so laut, dass es auch vor der Wohnung zu hören war: »Rosa, du hast Überfall und Belagerung!« Meine Mutter öffnete die Tür und begrüßte die Gäste mit bemühter Überschwänglichkeit. Sie traten in den Flur, setzten ihren Weg aber nicht gleich fort, sondern blieben für ein paar Atemzüge stehen, als müssten sie den niederschmetternden Eindruck unserer Räumlichkeiten erst einmal verkraften. Zu meiner Verwunderung duzte Martel das Paar. »Ich kann euch nicht die Hand geben. Ich bin gerade beim Geschirrspüle. Es gibt jo Leute, die recht scharfe arbeite und sich nicht am hellischten Tag rumkutschiere lasse.« Meine Mutter warf Martel einen schneidenden Blick zu. Mein Vater mischte sich wie üblich nicht ein. Mein Bruder, der mit mir schon am Esstisch im Wohnzimmer saß, zog die Augenbrauen hoch. Er fühlte sich durch Missstimmungen, die eine Steigerung zu Streitereien befürchten ließen, generell gestört. Ich hingegen witterte die Chance auf den herbeigesehnten Eklat. »Tante, willst du dich nicht hinsetzen?« krähte ich laut durchs Wohnzimmer. Meine Eltern und die zwei Besucher saßen mittlerweile am Tisch, nur Martel nicht. Sie lief zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her, trocknete mit dem Geschirrhandtuch Teller und Besteck ab und räumte es geräuschvoll in den Schrank. »Ossi, ist es lieb, dass du fragst, aber ich trink mal Kaffee später. Ich such mir jo mal Kaffeegesellschaft selber aus.« Um mich herum vereisten die Mienen. »Wir gehen dann wohl besser«, verkündete die Schwiegermutter. Kaum hatten sie und ihr Mann ihre Stühle zurückgeschoben, um sich zu erheben, riss Tante Martel das Wohnzimmerfenster auf. »Du Herrin, riecht's nach Altmottekugel, das hält kein Mensch aus.« Ich erwartete einen Riesenkrach zwischen Martel und Rosa, aber meine Mutter war zu schwach. Nachdem sie die Wohnungstür hinter dem Besuch geschlossen hatte, ließ sie sich auf die Couch fallen und blieb mit geschlossenen Augen liegen. Ihre Brust hob und senkte sich, wie ich es von ihren Herzanfällen kannte. Nach einer Weile flüsterte sie, »Martel, wenn ich jetzt sterbe, bist du schuld.« Als Erwachsene erzählte ich die Anekdote gern im Freundeskreis. Sie war wirkungsvoll. Vor allem Martels Satz, »Du Herrin, riecht's nach Altmottekugel«, brachte regelmäßig Gelächter hervor. Auch meiner Tochter, die mittlerweile selbst erwachsen ist, habe ich sie erzählt. »Mama«, sagte sie nachsichtig, »du weißt aber schon, warum sich Tante Martel so wahnsinnig unverschämt benommen hat. Das hat sie doch nur für dich gemacht und für Onkel Peter, damit diese schrecklichen Leute nicht wiederkommen.« Sie kamen tatsächlich nie wieder. Und natürlich war mir bewusst, dass meine Tante ihr Talent, sich mit Frechheiten unbeliebt zu machen, in diesem Fall strategisch eingesetzt hatte. Rosa blieb der Medizin treu, wenn auch auf der Seite der Patienten. Mit dem Inhalt der Schubladen und Schränke im Schlafzimmer meiner Mutter hätte sich eine Apotheke bestücken lassen. Von Gelenksalben, Schmerzmitteln, blutdrucksenkenden und erhöhenden Tabletten war über Abführmittel und Asthmasprays bis zu Cortison und Psychopharmaka alles auf Lager. Immerzu fand sie verantwortungslose Ärzte, die ihr das Zeug verschrieben, immerzu war sie von neuen Krankheiten bedroht oder bereits erfasst. Aus Tagen, die sie im Bett verbrachte, wurden Wochen, aus den Wochen schließlich Monate, bis sie im Alter nur noch aufstand, um ins Badezimmer zu gehen oder meinem Vater gegen Abend für 1-2 Stunden Gesellschaft beim Fernsehschauen zu leisten. Undeutlich sehe ich mich als 5-Jährige, vielleicht sogar schon als 4-Jährige, nachts am Bett meiner Mutter sitzen, kalte Waschlappen auf ihre linke Brustseite legen, sie mit Geplapper und Handhalten beruhigen. Warum weckte sie ausgerechnet mich bei ihren Herzanfällen? Nicht meinen Vater oder meinen 3 Jahre älteren Bruder? Weil ich noch kein Schulkind war, mein Schlaf deshalb gestört werden durfte? Die entsetzliche Todesangst, unter der sie jedes Mal litt, erreichte mich nicht. Woran ich mich erinnere, ist vielmehr die Anstrengung, mich dem Sog des Mitleids zu entziehen. Am liebsten suchte meine Mutter Ärzte mit Professorentitel auf. Oft gingen den Arztbesuchen Friseurbesuche voraus. Sie schminkte sich, stieg in hohe Pumps, legte ihren besten Schmuck und schicke Kleider an. Betrat sie das Wartezimmer, erstrahlte sie in weiblicher Siegesgewissheit, als lägen nicht ein paar Meter zu einem freien Stuhl vor ihr, sondern ein von jubelndem Publikum gesäumter roter Teppich. Ich schlich hinter ihr her und wünschte mich in ein Mauseloch vor Scham. Was hätte ich gegeben für einen Zauberstab, um diese peinliche Hysterikerin zurückzuverwandeln in die einfallsreiche, lustige, normale Mutter, die ich auch kannte und sehr liebte. Martels unablässiger Vorwurf, Rosa habe sich schon immer dem Kranksein an den Hals geworfen, war keineswegs übertrieben. Nur konnte sie die Not, die sich darin ausdrückte, schwer gelten lassen. Was nützt, schien meine Tante zu denken, die grazilste Taille, wenn sie einer Frau gehört, die ihr halbes Leben hinter geschlossenen Vorhängen im Bett liegt und nichts anderes zu tun hat, als stündlich ihren Blutdruck zu messen und darüber nachzugrübeln, ob Königin Silvia von Schweden bei den Besuchen in ihrer deutschen Heimat in Schlössern, Grand Hotels oder in ihrem Elternhaus nächtigt. Neben Süßigkeiten waren Krankheiten das zweite wichtige Themenfeld, das meine Tante beackerte, um den Kontrast zwischen sich und ihrer Schwester zu verdeutlichen. Jede Gewohnheit, die nach allgemeiner Übereinkunft der Gesundheit dient, das Einatmen von Waldluft, das Essen von frischem Obst, das Einhalten geregelter Mahlzeiten, das Training regelmäßigen Stuhlgangs, das Schlafen bei gekipptem Fenster, brachte sie mit Rosas ungesunder, all dies missachtender Lebensführung in Verbindung. Wenn sich meine Tante im Sommer zum Kaffeetrinken auf die Gartenbank setzte, wozu ich sie erst überredet hatte, stöhnte sie auf. »Ach Gott, wenn deine Mutter wenigstens einmal am Tag an die Luft ging!« Ob im Fernsehen ein Gesundheitsmagazin lief, ob ich nieste oder der Hund der Nachbarn zum Tierarzt musste, jeder minimale Anreiz entlockte ihr einen Vortrag über eingebildete Krankheiten und schädliche Medikamente. Als sie im Alter von 67 Jahren zum ersten Mal von einer Krankheit heimgesucht wurde, dann aber gleich von einer schweren, kostete sie ihre Verachtung für die Sphäre des Medizinischen beinahe das Leben. Normalerweise fiel sie mir schneller ins Wort, als ich die Frage nach ihrem gesundheitlichen Befinden überhaupt vollständig formulieren konnte. Ich brauchte nur »Tante, wie geh« zu sagen, schon posaunte sie »Ich brauch ke Arzt und ke Pille« oder »Unkraut vergeht net«. Und ich hatte mir abgewöhnt, ihr die Frage, deren Erörterung bei den Telefongesprächen mit meiner Mutter wiederum großen Raum einnahm, noch zu stellen. Eines Abends rief Martel bei mir an, stöhnte ausgiebig, was mich nicht stutzig machte, da ich an ihre Stöhneinleitungen gewöhnt war, und begann schließlich, sich über das deutsche Gesundheitssystem zu beschweren. Daran war ich ebenfalls gewöhnt. »Unser Gesundheitssystem ist an die Wand gefahre«, lautete eine ihrer wiederkehrenden Behauptungen. Wie nebenbei berichtete sie im Verlauf des Telefonats, in der Röntgenabteilung des Krankenhauses von Zweibrücken gehe es zu wie am Fließband. Das deutsche Gesundheitssystem sei nun mal an die Wand gefahren. 3 Stunden hab ich do warte müsse. Sie überließ es allen Ernstes mir, den Wink zu verstehen und so lange zu insistieren, bis sie mit der Wahrheit herausrücken musste. Der Knoten in ihrer linken Brust zeichnete sich schon durch die Haut ab. 2 Tage zuvor hatte sie endlich ihren Hausarzt aufgesucht, dieser sie sofort ins Krankenhaus überwiesen. Sie musste schleunigst operiert werden. »Das habe andere auch schon überlebt. Man kann sich schon ein bisschen zusammennehmen. Deine Mutter hat sich noch nie zusammengenommen.« Hatte mich der Rosa-Wahn meiner Tante schon immer gestört, geärgert oder überfordert, so deprimierte er mich in diesem Moment wie nie zuvor. Martel hatte Krebs, und selbst jetzt kannte die Magnetnadel ihres Denkens nur eine Richtung. Ihre Hoffnung, geheilt zu werden, wurde noch übertroffen von ihrem Ehrgeiz, im Krankenhaus den Ruf der bescheidensten und unwehleidigsten aller je dagewesenen Patientinnen zu hinterlassen. Immer vor Augen, wie Rosa sich während ihrer zahlreichen Klinikaufenthalte aufspielte, war Martel fest entschlossen, sich gegenüber Ärzten und Schwestern so unstrapaziös wie möglich zu verhalten. Sich von mir ins Krankenhaus begleiten zu lassen, lehnte sie ab. »Ich hab jo nix an de Füß und nix im Kopf. Ich brauch ke fremde Führer und ke Aufpasser.« Ich durfte sie erst ein paar Tage nach der Operation besuchen. Als ich die Tür zu ihrem Zimmer öffnete, rief sie mir mit gellender Stimme »Unkraut vergeht net« entgegen. Um ihr eine Freude zu machen, hatte ich außer einem Blumenstrauß auch 2 Packungen Balsenkekse und mehrere Scheiben festes dunkles Brot dabei. Ich war mir sicher, Tante Martel würde an dem labberigen Brot, das in Krankenhäusern zum Frühstück und zum Abendessen an die Patienten verteilt wird, keinen Geschmack finden. Und mit Krankenhauskost kannte ich mich aus. Ich hatte meiner Mutter, die bei ihren oft wochenlangen Einquartierungen in den verschiedensten Kliniken über die monotone Ernährung klagte, über die Jahre hin alle möglichen Leckerbissen mitgebracht. Windbeutel, Schwarzwälder Kirschtorte, Mozartkugeln und selbstgemachten Apfelstrudel, aber auch in Blätterteig gebackenes Hühnerfleisch und einmal einen Toast Hawaii, der während der Fahrt zur Klinik allerdings kalt geworden war. Meine Mutter ließ nicht locker, bis ich bereit war, mich zur Krankenhausküche durchzufragen und den Toast Hawaii dort aufwärmen zu lassen. Tante Martel zeigte sich über meine Geschenke keineswegs erfreut. »Was hast du denn all dabei? Was soll ich denn do herin mit Brot? Das kannst du grad wieder mitnehmen«, herrschte sie mich an. Den Blumenstrauß hielt sie ebenfalls für überflüssig. Nicht, weil sie Blumen nicht mochte, sondern weil sie fürchtete, das Krankenhauspersonal durch die Pflege der Schnittblumen zu belasten und am Ende doch noch als unliebsame Patientin zu gelten. das sind net mei Sklave, die ich rennen lass. Ich bin jo net wie Madame.« Es war eine der abfälligen Bezeichnungen, die sie für Rosa parat hatte. Ich sagte nichts, ging auf den Flur und suchte das Schwesternzimmer, um nach einer Vase zu fragen. Als ich zurückkam, saß Tante Martel aufrecht im Bett, vor sich das mit einem Stahlgelenk am Nachttisch befestigte Tablett, auf dem sich der Teller mit ihrem Abendessen befand. Zwei Scheiben Servelawurst, ein Stückchen Butter, ein kleines Dreieck Schmierkäse in Silberfolie, zwei saure Gurken und zwei Scheiben fahles Brot. Bis zum letzten Bissen schob sie die fade Mahlzeit, die ihr unmöglich schmecken konnte, in sich hinein. Dass sie, die große Stücke auf ihr ungekünsteltes Wesen hielt, sich bei all dem wie eine Schauspielerin verhielt, schien sie nicht zu bemerken. Theatralisches Getue war nun mal Rosas Sache. Tante Martel und ich stritten uns öfter, vertrugen uns aber bald wieder. Wir ähnelten uns in der jäh aufwogenden und genauso schnell abflauenden Dramaturgie des Streitens. Nie hatten wir ein Telefonat unversöhnt beendet. Nie hatte ich mich in Zwietracht von ihr verabschiedet. Jetzt war ich ausreichend gekränkt, es zu tun. Ich war nicht 8 Stunden mit dem Zug von Berlin nach Zweibrücken gefahren, um mich von einer verschrobenen alten Frau anschnauzen zu lassen. Ich hatte 3 lange und mein ganzes diplomatisches Geschick erfordernde Telefongespräche damit verbracht, Bärbel von einem Besuch im Krankenhaus abzuhalten, weil ich Martel die panische Aufgeregtheit ersparen wollte, mit der ihre älteste Schwester schon auf kleinste Unregelmäßigkeiten im Alltag reagierte und die sich hochrechnen ließ zu einem Nervenzusammenbruch am Bett der frisch Operierten. Für Martel aber zählte nur eines: der Sieg über ihre Schwester Rosa im Wettbewerb heroischen Krankseins. Ich stellte die Vase mit den Blumen auf die Fensterbank und ging zurück zu dem Sessel, auf den ich meinen Mantel und meine Reisetasche gelegt hatte. Martel schob das Tablett weg und ließ sich auf den Rücken sinken. Ich hörte ihrem Stöhnen an, dass sie Schmerzen hatte. Und dann hörte ich, wie sie leise sagte: »Ursi, komm schon mal her.« Sie griff nach meinem Unterarm und hielt ihn fest. »Mir kenne all net aus unserer Haut. Ich net und du net.« Meine Tante wurde zur Meisterin darin, sich um alles und jeden Sorgen zu machen. Es war ein Mechanismus, der sich auch dann in Gang setzte, wenn der Anlass der Sorge sie persönlich überhaupt nicht betraf. Sie machte sich wegen des hässlichen Erbstreits Sorgen, in den ein Lehrerkollege verwickelt war. Und wegen der Rückenschmerzen von Bärbels Friseurin. Sie kannte diese Friseurin gar nicht, hatte nur von Bärbel gehört, dass sie unter Rückenbeschwerden litt und erkundigte sich nun bei ihrer eigenen Friseurin, ob auch sie von dem berufstypischen Leiden geplagt sei. Wenn sie wusste, dass ich an einem Sonntag von einer Reise nach Hause kam, war sie in Sorge, ob ich im Kühlschrank ein paar Essensreste vorfände. Einmal überlegte sie allen Ernstes, wie die Telefonnummer meiner Berliner Hausnachbarn in Erfahrung zu bringen wäre, um sie zu bitten, ein paar Lebensmittel vor meine Tür zu legen. Wenn sie in den Wetternachrichten hörte, dass über dem Osten Deutschlands ein Wolkenbruch niederging, war sie von der Vorstellung, ich könne meine Wohnung verlassen haben, ohne die Fenster zu schließen, so beunruhigt, dass sie stundenlang nicht einschlafen konnte. Eine Spezialität meiner Tante war das Sorgenparadox. Kaum hatten wir im Restaurant Platz genommen und die Speisekarte geöffnet, befürchtete sie, ich könne das falsche Gericht wählen. Bestellte ich eine Rindsroulade, rief sie entsetzt: »Ach Gott, Kind, das viel Fleisch liegt dir doch wie Steine mache.« Bestellte ich etwas Fleischloses, argwöhnte sie, ich könne zur Glaubensgemeinschaft der verrückten Vegetarier übergetreten sein. Nur nach vielen Ermahnungen suchte sie sich selbst etwas aus. Sie zu bitten, die Sorgenmacherei endlich sein zu lassen, war so effektiv, wie einen Menschen auf seine nervös zuckende Augenbraue hinzuweisen. Dass er von seinem Tick weiß, heißt noch lange nicht, dass er ihn abstellen kann. Und es war eine Art Tick, der das Sorgenkarussell im Kopf meiner Tante kreisen ließ, oft gegen ihren Willen. Ihr war durchaus bewusst, sich um ein Vielfaches mehr zu verausgaben, als sie zurückbekam. Niemand wurde aus Sorge um Tante Martels Wohlergehen um den Schlaf gebracht. Umgekehrt war es vermutlich noch viel häufiger der Fall, als ich ahnte. Der Anblick meiner Mutter, wie sie eine Tablettenschachtel öffnete und, ohne nachzuzählen, Pillen aus der Verpackungsfolie drückte, den Kopf in den Nacken legte, um sich das Häuflein aus der hohlen Hand in den Mund zu schütten, brachte meine Tante aus der Fassung. Vor Wut hätte sie meiner Mutter die Pillen am liebsten aus der Hand geschlagen. Eine Sekunde später wich die Wut der panischen Furcht, meine Mutter könne die Chemieladung trocken hinunterwürgen, weil sie zu bequem wäre, sich ein Glas Wasser zu holen. »Rosa«, schrie meine Tante, »bische verrückt, du musst stringe!« Sie stürmte in die Küche, riss ein Glas aus dem Schrank, hielt es unter den Wasserhahn und sauste zu meiner Mutter zurück. Um sie vor dem Ersticken zu retten, half sie ihr nun dabei, sich zu vergiften. Noch Stunden später sah man meiner Tante den Ärger darüber an, dass es Rosa wieder einmal gelungen war, ihr in Widersprüchen verstricktes Sorgenpotenzial vollends für sich zu vereinnahmen. Vom lärmenden Trotz ihrer Kinderzeit hatte sich Martel etwas Renitentes bewahrt, das darüber hinwegtäuschen konnte, dass sie gegenüber den Wünschen ihrer Familie keinerlei Widerstandskraft besaß. Kam ihr Vater nach seinem Mittagsschlaf auf die Idee, einen spontanen Ausflug zu einem Schwanenweiher in der Nähe von Zweibrücken zu unternehmen, wozu er Martel als Chauffeuse benötigte, riss er die Tür der oberen Wohnung auf und schrie: »Martel, mir fahre in 10 Minuten durch den Hausflur. »Vater, ich hab keine Zeit, ich muss Hausaufgabe korrigiere«, rief sie von unten zurück, um einen Augenblick später nach ihrer Handtasche zu greifen und den Autoschlüssel herauszuholen. Ihre Bereitwilligkeit grenzte an devote Unterwürfigkeit. Wollte meine Mutter, die immer unter kalten Füßen litt, ihre Hausschuhe auf dem Heizkörper aufwärmen, erschien es ihr völlig normal, den Weg von der Couch zur Heizung nicht selbst zurückzulegen, sondern die neben ihr sitzende Martel darum zu bitten. »Rosa, du wirst doch 3 Meter Lofe kennen«, knurrte Martel. Eine Sekunde später bückte sie sich nach den Hausschuhen. Vieles am Leben meiner Tante ist mir bis heute rätselhaft. Unter anderem, warum sie sich nie ihren Wunsch nach einem Hund erfüllte, von dem bei Familientreffen immer mal wieder die Rede war. »So ein klein Hundsche kann eine groß Freud sein«, sagte Martel zaghaft, als verlange sie etwas Ungeheuerliches, das sich nur indirekt umschreiben ließ und fraglos der Zustimmung aller Familienmitglieder bedürfe. Denn vor allem Bärbel und Rosa waren strikt gegen einen Hund, obwohl sie nicht im Haus lebten und mit ihm überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Aber die Vorstellung, in ihrem Elternhaus liefe ein Tier herum, passte ihnen einfach nicht. »Martel, du hast keine Ahnung von dem Dreck, den ein Hund macht«, erregte sich Bärbel. »Denk doch an das Ungeziefer, was so ein Hund mitschleppt.« Rosa hatte ein anderes Argument auf Lager. »Martel, für einen Hund fehlte die Zeit und die Kraft. Du musst morgens mit ihm raus und mittags und am Abend wieder. Das würde dich körperlich vollständig ruinieren.« Über Martels Kopf hinweg wetteiferten ihre Schwestern, was an der Haltung eines Hundes die größere Plage darstelle, die Totalverschmutzung der Wohnräume seiner Besitzer oder deren physische Auszehrung. Meine Großmutter versuchte einzulenken. »Ach Gott, mir habe jo früher auf der Bauernhöf immer mit Hunde gelebt.« Bis mein Großvater als Zeichen, das Gespräch sei hiermit beendet, mit seinem Gehstock an die Tischkante klopfte. »Das Rosa hat recht, Martel, du brauchst kein Hund.«